Eine weitere Woche liegt hinter uns. Es ist wieder Zeit für deinen Kompass durch die Welt der elektronischen Musik hier auf SRF Virus. Und während sich die Schweiz bereits im Vorweihnachtsmodus befindet, ist deine persönliche Selektiertruppe von Ampere tief im Kosmos von der Elektronik vordrungen. Besinnlich schiessen wir mit basslastiger Zukunftsmusik auf deinen Nacken. Die 19. Folge von Ampere befasst sich mit der Schnittmenge aus Hip-Hop und Elektronischem. Mal zärtlich und träumerisch, mal on Steroids. Immer aber Ampere Certified. Während Acts wie Kate Renata, Mr. Carmack und Flying Lotus mit ihrem soulig abstrakten Sampling neue Welten für Rucksackträger erschliessen, zeigt vor allem Drum-and-Bass-Szene ihre Affinität zu brochenen Beats um die 85 BPM mit vorwärtsdenkendem Output on a regular. Kurz vor Jahresende gibt es mit Ampere also nochmal was Anstössiges für Ohr und Bein. Mit mir, und Benny, hier auf SRF Virus. Und emotional hat uns der deutsch-englische Jungspund Fasser in den Podcast gebracht. Der Tune heisst «Puzzle of Us» und ist Teil von seinem Album «A Telling End» aus dem 2017. Der 18-Jährige verarbeitet auf dem Langspieler eine sterbende Beziehung. Organisch-akustische Texturen und atmosphärische Elektronik erzeugen ein intimes Klangbild für energetische Tagträume. Wir machen weiter mit dem Track «Garden» vom US-Beat-Ingenieur Mind Design. Eine coole Mischung aus Lo-Fi-Hip-Hop, Elektronika und Vintage-Funk mit der grössten Portion Chill, die du wünschen kannst. Reflections, you can step in, I got your antidote. A Thea play in the speakers, girl, just let me know. Been a while since you smile at that your girl show. All go in the streets for a heartbeat, your scarecrow. Security, tired of all this coonery. Lies told to the mirror seat, drinking, killing your memory. In a piece of serenity. Patient won't be that long. Enemy round the corner, you know, the reaper. I just wanna keep you close until you gotta go. Start a garden, we can lay and let them flowers grow. Just let me know. Just let me know. It take time to grow. I already know. Your body, your temple. Love, hat, your blessed, they thong. Said no connected, loudly expected on the speakerphone. Heart skipping beats make me think it's just a metronome. Now I'm lying, you got it all. All seasons and fall, won't miss an episode. Still on the road, on the way to yours. fell on the rug on the way to yours. Keys open doors, let me know. Let me know, let me know. Reflection, black woman, perfection. Keep keeping on, love how you shine, glow. Clock, boss, clock, Kimbo. I'm trying on the beat, could the best flow coming out, make it cool, that simple. Back in 09, I was going on simple. Bin bags, I had a bin full, simple. Cop Chris Coast, that's minstrels, didn't move, boss, that's dimples. Shine with green, that's tinsel, move like a boss, that's principal. Merc in the beat, that's nympho. Rap, tap, tap, my rapping is rap, scallion, I'm in the flat, putting a pattern to pen paragraphs. Imagine that causes to come up in my confidence. Now I'll be quite confident, now I'll be quite amorous. Plus, I'll be loving it, van fabulous. I'm on the dark side of the force, I'll be like Anakin. Strap that, I'm in the front of a Mac camera, rocking a new swagger, I swear I'll be like mannequins. Bars, yeah, I do bars on the beat, but back then I did bars with the beatbox. Cause they love what I speak and man get a little gone, that's a free top. I'll hype on the beat for a freebie. I get paid for a scream, that's Ewok. Man got a couple jams on the CD that I'm trying to get a portion of pee from. Dunno, car came with a mad flow. Kid a shark with a little tap hole. David, dunno, got a beat glam with a fan. Oh, still keep frank with a fam though. Shameless, wanted, I'm a joker on an ad lib. Give that an abracadabra on a masterpiece too. Crash that pow, finish that boom. Get a little wow when I'm spitting on the tune. Nigga, my levels are on a million. I'm accounting for syllables, I'm accounting for brilliance, I'm accounting for copycats, I'm accounting for challenges, I'm accounting for all of the cats to be rack fabulous. I'm a captain, I came with a clan of precise characters. I've been the dark side of the soul, I be like calluses. Now I'm on the run and I'm promising I'm on it. I come with the mind, for me they probably start panicking. Bars, yeah, I do bars on the beat, but back then I did bars with the beatbox. Man bliss, cause they love what I speak and man get a little gone, that's a free drop. I'll hype on the beat for a freebie. I get paid for a screen, that's Ewok. Man got a couple jams on the CD that I'm trying to get a portion of beat from. Yeah, I do bars on the beat, but back then I did bars with the beatbox. Man blessed cause they love what I speak and man get a little gone, that's a free top. I don't hype on the beat for a freebie. I get paid for a scream, that's Ewok. Man got a couple jams on the CD that I'm trying to get a push and a pee from. Done now. Break. Big Beats, egal ob super eklektisch oder zurückhaltend subtil, sind in der Alpennation besonders im Nachtleben ein wenig untervertreten. Grund genug also zumindest bei Ampere ein bisschen Gegensteuer zu geben. Hip-Hop kann mehr sein als staubtrockenes Zeigefingerzeug von Ewiggestrigen oder Ellbogenmassaker mit Sprite in der Hand. Das hat gerade der Red Bull Music Academy Alumni Kid Knievel zusammen mit dem Ocean Wisdom gehörig unter Beweis gestellt. Nach dieser intensiven Kollabo fahren wir den Vibe ein weg von den Gunfingers und steigen in samtweichen Jungle aus der Neuzeit. Das ist der Holländer Coco Bryce mit dem Track «Come to You». We'll be right back. Vibes extraordinär. Ein wahrer Uomo Universale liefert die nächste Schallwelle. Das ist der Shot Kongsong Pax mit L.A. Melody, einer futuristisch-melancholischen Grime-Nummer, die in der Mitte plötzlich in einen ganz anderen Vibe abdriftet. Der Dude ist eigentlich Grafiker und macht dort Artworks für Brainfeeder, Hyperdub und Lucky Me. Stampfen wie ein Elefant steppt der Münchner Bassexport schlechthin aufs Parkett. Das ist Schlachthof Bronx mit Slow Wine. Das Produzentenduo aus der bayerischen Hauptstadt hat in ihrer Karriere bereits grosse Namen wie der Major Lazer CEO Diplo überzeugt. Ihre Mischung aus Ghetto Tech, Kuduro, Dubstep und Miami Bass hat sie bereits um die ganze Welt gebracht. Wenn du mehr Gewitter fürs Ohr brauchst, findest du alle Tunes selbstverständlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Gib Daumen und drück auf Follow. Slow Wine. Slow Wine. Slow wine. Slow wine. Slow wine. Slow wine, wine, slow wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, slow wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, slow wine, wine, slow wine, wine, wine, wine. Slow wine, wine. Slow wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine. Slow wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine. Amper. Elektronisch und kompromisslos. In jeder Folge von Amper gibt es immer einen Tune, der mir besonders am Herzen liegt. Das Mal ist es The Saga for Shades, einem Kollaborationsprojekt von Alex Perez und dem US-Amerikaner E-Prom. Der Track verkörpert so ziemlich genau das, was mich an dem doch eher schwer zu greifenden Musikstil fasziniert. Ein komplett freier Zugang zu etwas so Vertrautem, ohne Grenzen und Genrekonventionen, immer mit einer sehr bewussten Zukunftsästhetik. Als ob Transformers mit dem Wu-Tang Clan einen Honeymoon-Trip in die Hölle machen. Erwähnt, wendet sich eine Vielzahl an DNB-Artists dem Genre zu, da es dank seiner verhältnismäßig kurzen Existenz auch noch nie wirklich eine eingängige Ästhetik hat und sich Künstler und Künstlerinnen freier in diesem Bereich können austoben können. So auch der Londoner Lordell, besser bekannt als Halogenics, der bis vor kurzem auch noch Teil von der Future Hip-Hop Supergroup Ivy Lab war. Drum-and-Bass-Producer zeigt sich auf seiner letzten EP von einer sehr rohen, organischen und auch melancholischen Seite. Wonky Beats, eine gute Portion Downtempo, gepaart mit ordentlich Lo-Fi. Und schon ist das Ding Amper Certified. Ziemlich einfach eigentlich. We'll be right back. Ein weiterer Tune von Grössen aus dem Drum-and-Bass-Bereich, das ist ein Spectra Soul mit dem Track Ghost Lane von ihrem Album The Mistress auf Shogun Audio. Die beiden DNB Heavyweights aus Brighton empfehle ich allen Bassköpfen, die es ein bisschen ruhiger und emotionaler angehen wollen. Ihr Sound ist immer ein Garant für soulige, pop-affine Momente, die während einer guten Kochsession genauso Platz haben wie in einem dunklen Keller. Momentan absolute Platz herrschen, wenn es um Forward-Thinking Elektro-Hip-Hop geht. Und zwar ist das Ivy Lab, wie vorher schon erwähnt, mit Can't Say No. Rückendeckung gibt es von der englischen Sängerin Roses Gabor, die bereits mit den Gorillas und Subtract im Studio war. Seit ich die beiden Dudes erstmal getroffen habe, haben sie eine unglaubliche Erfolgsstory hinter sich gelegt. Ihre Take an zeitgenössischen Hip-Hop funktioniert besonders in den USA. Darum haben sie vor kurzem auch einen Vertrag mit Alphapop, einem Major-Label-assoziierten Indie-Vertrieb, für eine sehr, sehr stolze Summe unterschrieben. Während der Tune sinnlich düstere Vibes spreadet, gleiten wir in die vertraute Kälte, die die Alpenation zu bieten hat. Das ist Ampere auf SRF Virus. What I'm Ampere auf SRF Virus. Süßer Klang aus England geht es direkt weiter mit gewackeliger Dopeness aus Dänemark, released auf einem französischen Imprint. Das ist der Kopenhagener Shield mit dem Track Aux Cables auf Vandal Records. Das Label hat mich vor einem Jahr nach Toulouse in der Legendenschuppe Le Bikini eingeladen und kurz nachdem ich den Konzertsaal betreten habe, habe ich meine Ohren nicht mehr traut. Der Sound in diesem Raum hat so eine Präzision hergegeben, jede Schallwelle hat in dieser Location genau seinen Platz. Wenn es also mal was anderes als Berghain Fabric oder Ibiza sieht, empfehle ich einen Trip ins Lavendel Capital of the World, zumindest in Südfrankreich, für einen unvergesslich wohligen Druck auf dem Brustkorb. We'll be right back. Ampere auf SRF Virus. Nach hypersynthetischem Traummaterial aus Montreal vom Jacques Green bewegen wir uns auf die andere Seite der Hemisphäre, und zwar nach Südafrika, zu der CEO. Die Johannesburgerin ist vor kurzem im New Artist Spotlight von Apple Music gestanden. Grund genug also, ihr Album aus dem 2019 hier bei Ampere aufzugreifen. Eigentlich ist die Musikerin mit Hang zur Poesie eher im Hausbereich daheim. Mit Subtexts hat sie aber einen fetten F auf Genres gegeben und vermischt somit Styles und Einflüsse aus dem Spektrum von Soul und Elektro. Der Tune heisst 800 Minutes und bietet während knapp 4 Minuten ein ordentliches Wellnessprogramm für Kopf und Körper. Ampere, dein Stromstoss bei SRF Virus. Ziemlich viele Bangers in dieser Show, das ist unbestritten. Wenn euch der eine oder andere aber dann doch länger im Ohr geblieben ist, könnt ihr jederzeit unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify folgen. Dort haben wir alle Tunes, die wir hier in den Sendungen spielen, fein säuberlich, eins nach dem anderen anreihen, dass du das schön in deine eigene Playlist reindroppen kannst. Back it up, like them patch up, the way you push back, baby, the thing must turn up. No ifs or maybes, this is a must, I want get in a yo, and dig out your gut. Back it up, push it back for me. So the way you are whining, it make me honey. Tick tock in a time, push it back slowly. Me a the glimity, glamity for girl punani. Back it up, reverse. Big cocky day of your finger under your skirt. Back it up, make my body start search. Agony go make you cuss some bad words. When you back it up, push back on the pole. Long till it bend, make your clock like foul. When you back it up, back it up, yeah. Back it up, back it up, yeah. Back it up, like dumb patch up. The way you push back, baby, the thing must turn up. No ifs or maybes, this is a must. I want get in a yo, and dig out your gut, yeah. Back it up, push it back for me. Cause the way you are whining, it make me horny. Tick tock in a time, push it back slowly. Me a the glimity, glamity for girl punani. Back it up, I back shot your love. Fat cocky make you fly away like dove. Back it up, you suck it one plug. Push back pan the rocket, take flight with a tug. Back it up, me not tell a soul. Push back, get out of control and back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Kurz vor dem Ende gibt es nochmal direkte Ansagen ans Tanzbein. Der Engländer Dub Physics kommt hier mit den MCs von Ward 21 um die Ecke und bietet mit Dobermann gehörig Zündstoff für ein Dancefloor-Delirium. Der Drum-and-Bass-Produzent vermischt gerne mal alle Facetten, die englische Bass-Tradition zu bieten hat und remixt unter anderem Basement Jacks, Charlie XCX und London Grammar mit ordentlich Fuego. Pack your bag and fussy get out of town. You diss me once, me nah go make you diss me two time around. And when the magnum clicking all your ears how it sound, you a go dead for sure. We bun straight, I put them under the ground. Some backstabbing hypocrite, do anything for the crown. A cup of shot, the physics, give them the love of we sound. Them a go dead for sure. Pack your bag and fussy get out of town. You diss me once, me nah go make you diss me two time around. And when the magnum clicking all your ears how it sound, you a go dead for sure. You a go dead for sure. We bun straight, I put them under the ground. Some backstabbing hypocrite, do anything for the crown. A cup of shot, the physics, give them the love of we sound. Them a go dead for sure. It's called Physics 21. You feel your bad run, come this bad man come. You shoulda know me, have me gun in a me and come. Firehouse man, no back from no one come. No Bellevue, me live a what 21 come. A boy fi know say we not ask question come. Shot walk in a face like it a pedestrian come. We have it ya so unu go fi unu gang come. We not while you turn the guan and galang come. Bad man no take no chat on my aslam come. Kalish no COVID just a bust like a bomb come. War no go like how them sing it in a song come. You a fi militant, kill it and then move along come. No